Nacht erwacht aus ihrem Schlaf. Der Zeitungsjunge kommt den Kiesweg hoch und schließt die Haustür auf. Und irgendwo klingelt ein Telefon. Durch den Vorhang dringt ein schwaches Licht. Zwei leere Gläser stehen auf dem Tisch und der Plattenspieler läuft seit gestern Abend schon. Und jetzt fühl ich, was es heißt, das zu erleben, worüber die anderen sonst reden. Es ist Morgen und ich liebe dich noch immer. Es ist Morgen und ich liebe dich noch immer. Ich liebte dich von Anfang an. Wenn man noch hofft, wer glaubt schon dran, dass sich am nächsten Tag die Welt aus ihren Angeln hebt. Du warst allein, genau wie ich, und sagt es nicht, ich liebe dich. Doch wenn man gibt und nimmt, sagt Schweigen oft viel mehr, als wenn man spricht. Ich wünsche mir für jeden Tag so eine Nacht mit dir, nach der ich zu dir sagen kann: Es ist Morgen und ich liebe dich noch immer. Es ist Morgen und ich liebe dich noch immer. Was es heißt, das zu erleben, worüber die anderen sonst reden. Es ist Morgen und ich liebe dich noch immer. Es ist Morgen und ich liebe dich noch immer.